Der glücklich gewordene Ehemann aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der glücklich gewordene Ehemann. Frontin liebt Hannchen bis zum Sterben, denn Hannchen war ein schönes Kind. Allein, je reizender die losen Mädchen sind, um desto weniger kann man ihr Herz erwerben. Frontin erfuhr es wohl, 3 Jahre liebt er sie, allein umsonst war alle Müh. Was tat er endlich? Er verreiste und ging, was kann wohl Ärgers sein, ging, sag ich, mit dem bösen Geiste ein Bündnis an dem Blocksberg ein. Ein Bündnis, daß er ihm 2 Jahre dienen wollte, wofern er Hannchen noch zur Frau bekommen sollte. Sie werden hurtig eins und schließen ihren Kauf. Der böse Geist gibt ihm die Hand darauf. Und ob er gleich die Welt sehr oft belogen und Dr. Faustus selbst betrogen, so hielt er doch sein Wort genau. Frontin war Hannchens Mann und sie ward seine Frau. Doch eh 4 Wochen sich verlieren, so fängt Frontin schon an, den Schwarzen zu zitieren. »Ach«, spricht er, da der Geist erscheint, »ach, darf ich, lieber böser Feind, noch einer Bitte mich erkühnen? Ich habe dir gelobt für Hannchen, meine Frau, 2 Jahre, wie du weißt, zu dienen. Und dies erfüllt ich auch genau. Doch willst du mir mein Hannchen wieder nehmen, so soll mein Dienst 1 Jahr verlängert sein.« Der Böse will sich nicht bequemen, darauf geht Frontin die Frist noch 2-mal ein. »Denn«, sprach er bei sich selbst, »so arg du immer bist, so weiß ich doch, dass Hannchen Ärger ist.« Ende von »Der glücklich gewordene Ehemann«, aufgenommen von Sonja.